Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Clerici, mi ero convinto che lei fosse il tipo dell'italiano nuovo. È un tipo che non esiste ancora, ma lo stiamo creando. Con la repressione? No, con l'esempio. Und mit diesem Film wurde Bernardo Bertolucci 1970 berühmt. Der Konformist oder wie er auch auf Deutsch hieß, der große Irrtum über einen Mann, dessen Anpassungsbedürfnis ihn zum Faschisten macht. Das war der Beginn einer Karriere, die über drei Jahrzehnte Höhen und Tiefen erlebte. Höhen wie mit dem mehrfach Oscar-prämierten Monumentalepos Der letzte Kaiser. Ich habe beschlossen, du wirst der neue Herrscher der 10.000 Jahre. Ja, du wirst der Sohn des Himmels sein. Und Tiefen, wie die Altherrenfantasie Gefühl und Verführung mit Liv Taylor. Du hast Lucy kennengelernt. Sie ist unwiderstehlich. Ich bin verrückt nach ihr. Aber auch Skandale wie der um Der letzte Tango in Paris verfolgten Bertolucci bis in seine letzten Lebenstage. Ich weiß gar nicht, wie ich dich anreden soll. Ich habe keinen Namen. Willst du meinen wissen? Nein, nein, nein, das will ich nicht. Nein, das will ich nicht. Ich will deinen Namen nicht wissen. Du hast keinen Namen, ich habe auch keinen. Und damit Schluss. Namen werden nicht genannt. Es gibt keine Namen hier. Du bist ja verrückt. Am Montag ist der italienische Regisseur im Alter von 77 Jahren gestorben. Sein Werk und Schaffen wollen wir heute nochmal würdigen mit Anke Lewicke. Hallo. Hallo. Anke, was ist denn dein Bertolucci-Film? Was hat ihn für dich ausgemacht? Ja, vielleicht gibt es nicht den einen Film, weil ich fand das ja gerade schön, nochmal diese ganzen Töne zu hören, weil da hat man ja direkt auch Bilder im Kopf und dann kann man ja ganz schnell feststellen, dass Bertolucci ja ein unheimlich vielseitiger Regisseur war. Er hat radikale Autorenfilme gedreht, wie Vor der Revolution, eben große Epen wie 1900. Er war ein Politregisseur, muss man ganz klar sagen. Und dann konnte er aber auch eben internationale Koproduktionen stemmen. Und jetzt ist ja die große Frage, hat es trotzdem so etwas wie eine eigene Handschrift gegeben, eine Vision, die er immer wieder verfolgt hat? Und da komme ich dann vielleicht doch zu dem Film, der bei mir immer am meisten Eindruck hinterlassen hat. Das ist Vor der Revolution, sein zweiter Film aus dem Jahr 1964. Damals ziemlich gefloppt, aber eigentlich sieht man da so ein Grundmotiv, was in vielen Varianten in seinen späteren Filmen wieder vorkommt. Es geht um den Einzelnen und sein Verhältnis zur Welt. Kann er die Welt mitgestalten, umgestalten? Gibt es sowas wie Utopien? Und da geht es eben um einen jungen Mann aus gutbürgerlichem Haus. Es ist eigentlich Bertoluccis alter Ego. Seine Mutter war Lehrerin, sein Vater Dichter und auch Filmkritiker. Und ja, vor der Revolution, alles liegt in der Luft, eine Energie, Utopien und sonst was. Aber gleichzeitig ist in diesem Film schon die Frage drin, ja, kann ich denn mit meinem gutbürgerlichen Hintergrund überhaupt Kommunist, Marxist sein? Das heißt ja immer, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Aber kann dieses gutbürgerliche Bewusstsein wirklich marxistische Ideen umsetzen? Deshalb hat der Film schon so eine Grundmelancholie. Und diese Melancholie, finde ich, durchzieht überhaupt das ganze Schaffen von Bertolucci. Das ist ja auch etwas, das er von seinem Lehrmeister ist vielleicht etwas groß gefasst, aber auf jeden Fall von dem Regisseur mitbekommen hat, bei dem er angefangen hat. Er war ja Regieassistent bei Pasolini, bei Catone. Und Pasolini, das war ja der Urmarxist des italienischen Kinos mit seinen ganzen Freibeuterschriften. Wenn wir uns nochmal über diesen politisch denkenden Filmemacher Bertolucci nähern, du hast Vor der Revolution genannt, da ist es ja schon im Titel drin, aber dieses marxistisch-kommunistische, wie viel Sinn macht das dann beim letzten Kaiser letztendlich auch? Ich finde, das macht auch beim letzten Kaiser Sinn, weil ich glaube, dass er gewisse Obsessionen hat. Und da haben wir ja auch wieder den Einzelnen, der versucht, das höfische Leben einfach so ein bisschen zu ändern. Also der Kaiser wurde mit 2 Jahren Kaiser und mit 5 Jahren musste er wieder abdanken, aber er war ja trotzdem immer der Herrscher über den Hof. Und da hat ja auch Bertolucci eben am Originalschauplatz in der verbotenen Stadt gedreht. Da gibt es eben auch die Wirklichkeit dieses Raumes, die damit einfließt. Und er hat ja seinen Helden immer so einen gewissen Raum gelassen. Das kann ein utopischer Raum sein, ganz konkreter. Es kann aber auch ein Gedankenraum sein. Und hier ist es einfach in der verbotenen Stadt so, das höfische Leben ist so rigide geordnet, da merkt man einfach, dass dieser junge Kaiser schon von vornherein überhaupt gar keinen Raum hat und mit all seinen Reformen, also dass er das höfische Leben kontrollieren möchte, die Ausgaben und sonst was, dass er einfach total gescheitert ist. Also er macht eigentlich eine Großproduktion hier, Bertolucci, und zeigt trotzdem irgendwie einen antikapitalistischen Film auf eine gewisse Art und Weise. Wie ist das eigentlich mit dem visuellen Bertolucci? Also viele haben ihm auch vorgeworfen, dass nach der Radikalität von Vor der Revolution oder auch Der Konformist, was ja wirklich ein ja, postmoderner Film war, im nonlinearen Erzählen herausragend für die damalige Zeit. Und später tauscht er das alles ein gegen diese epischen Bilder von eben Der letzte Kaiser bis 1900, diesem längsten Kinofilm, der hier ins Kino kam. Ja, aber hat er auf hintersinnige Weise, er war ja auch ein großer, ja, Verehrer von Godard, der Godard hat ja immer gesagt, wir müssen nicht politische Filme machen, sondern den Film politisch, hat er das nicht auch bei seinen Großproduktionen in gewisser Weise so ganz hintersinnig eingebracht? Also nehmen wir zum Beispiel den Film 1900, wir haben ja eben schon über diese Räume gesprochen. Und hier ist es eben so, der Raum ist eigentlich die Jugenderinnerung, die die beiden Helden haben. Wir haben da den gutbürgerlichen Sohn gespielt von Robert De Niro, den Bauernsohn von Gérard Depardieu gespielt. Und die Jugend und Kindheit, die sie verbracht haben, ist ja so eine Art utopischer Raum, weil da geht es eben, die Kindheitserinnerung, die funktioniert ohne die Klasse. Also da konnten sie zusammen spielen, das hatte was Spielerisches. Jetzt als Erwachsene werden sie eben von den Zeitläuften eingeholt. Und da sieht man ja wieder einmal mehr, also auch im großen Stil, wie einfach Geschichte den Einzelnen manipuliert, vorformt, umformt. Das ist ja alles drin. Dann haben wir hier aber auch wieder den Originalschauplatz, das bäuerliche Italien. Hier sind wir dann auch wieder bei Pasolini, das Subproletariat, was da auch eine Rolle spielt. Also ich finde, er ist auch in seinen großen operhaften Bildern, gibt es immer wieder so Brüche, kommt die Wirklichkeit immer wieder mit durch. Und das ist fast schon wirklich ein revolutionärer Akt, dass dieser Film von Hollywood Studios mitfinanziert worden ist. Er war ja auch, das ist vielleicht so die letzte Facette, die wir noch besprechen sollten, oder galt zumindest als Provokateur. Diesen Ruf hat er zum Teil, würde ich sagen, auch genossen. Einmal hat er in einem Interview Folgendes gesagt. The only way I can shoot a movie is, as Jean Renoir said, to let the door open and let the unpredictable reality come into the shot, come into the movie. Sein Motto kommt vom großen französischen Regisseur Jean Renoir, der sagte, du musst so arbeiten, dass du den heftigen, wuchtigen Zufall immer ans Set reinkommen lässt. Und bei Der letzte Tango in Paris war das ziemlich direkt so. Wir erinnern uns an den ganzen Sexszenen-Skandal. Das hat ihn bis in die letzten Tage letztendlich verfolgt. Wie würdest du denn sagen, Bertolucci als Provokateur, ist das der reine Skandal? Ist das jetzt etwas, was wir moralisch bewerten sollten? Ist das etwas, was künstlerisch legitimiert war? Also ich finde, dieser Film ist im Nachhinein ein unheimlich trauriges Zeitdokument, weil man einfach einen Regisseur auch beim Scheitern zusieht. Also er wollte ja mit diesem Film, hier haben wir wieder diesen Raum, das Hotelzimmer, wo die beiden sich treffen, wieder den Eros als Bejahung des Lebens. Aber er lässt sich ja gar nicht auf die weibliche Perspektive ein. Gar keiner Hinsicht. Und wenn man jetzt Interviews liest, er war ständig mit Marlon Brando essen. Sie haben über Psychoanalyse geredet. Marlon Brando sollte seine eigene Geschichte mit in den Film reinbringen. Marlon Brando musste abnehmen. Marlon Brando hat nur bis 18 Uhr gearbeitet. Es ging nie um Maria Schneider, sondern wenn man Interviews von früher liest, dann heißt es eben, ach ja, mir hat ihr natürliches Spiel gefallen. Und natürlich hat er da, und das aber eher unbewusst, eine Grenze überschritten. Natürlich hätte er diese Butterszene nicht drehen dürfen, wo sie von hinten penetriert wird, ohne dass ihr das gesagt wurde. Das hätte nicht passieren dürfen, aber ich finde, dieses Scheitern macht auch wieder Sinn, weil diese männliche Dominanz in seinen Filmen, eine Utopie kann man auch nur entwickeln, wenn man vielleicht das andere Geschlecht mit einbezieht. Und so würde ich sagen, kann man den Film auch als Reibungsfläche immer noch begreifen, aber ich finde, da hat er wirklich was gemacht, was man hätte nicht machen dürfen. Mit 77 Jahren ist der Oscar-Preisträger Bernardo Bertolucci gestorben. Wir würdigen einen der prägendsten europäischen Regisseure mit Anke Lewicke. Vielen Dank.